bis nach übermorgen, nämlich ein Auto, was mit Ihnen im Fahrersitz für Sie das Fahren übernimmt. Abschied vom Faktor Mensch. Was vor ein paar Jahren noch wie Science-Fiction klang, ist näher, als man denkt. Über selbstfahrende Autos und die Moral der Algorithmen. Das ändert sehr, sehr viel mehr, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Ein Feature von Jörn Klare. In Deutschland wurde das Automobil erfunden. Jetzt prägen wir die nächste große Mobilitätsrevolution. Das automatisierte und vernetzte Fahren. Auf dem digitalen Testfeld Autobahn, auf der Bundesautobahn 9 in Bayern, werden Technologien der Mobilität 4.0 erprobt. Unser Ziel? Deutschland, das Land der Innovationen für den Verkehr. Auch im digitalen Zeitalter. An das Pressereferat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Bundesverkehrsministerium macht Tempo und wird Deutschland weiter vorne halten. Für ein ARD-Radio-Feature recherchiere ich zu ethischen Fragen in Bezug auf selbstfahrende Autos. Dazu würde ich gerne ein Interview mit einem Vertreter Ihres Ministeriums führen. Großartig wäre es natürlich, wenn Herr Dobrindt persönlich dafür Zeit finden könnte. Selbstverständlich stehe ich Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung. Ich darf Sie erst einmal alle recht herzlich willkommen heißen zu dem Thema automatisiertes Fahren und Ethik. Monica Jones, Moderatorin eines Forums des Verkehrssicherheitsrates im Großen Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie wissen alle, die Automobilindustrie, dies und vor allem jenseits des Atlantiks, bereitet sich fieberhaft darauf vor, hochautomatisiertes Fahren möglich zu machen. In den kommenden 3 bis 4 Jahren werden die deutschen Hersteller und Zulieferer nach eigenen Angaben 16 bis 18 Milliarden Euro in das vernetzte und automatisierte Fahren investieren. Rund 20.000 Entwickler sind in der deutschen Automobilindustrie derzeit in diesem Bereich beschäftigt. Schon sehr bald soll die neue Technik in Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Ingolstadt und München sowie auf verschiedenen Autobahnen testweise im Alltagsverkehr unterwegs sein. Das meist vorgebrachte Argument, die zuletzt wieder steigende Zahl der jährlich an die 3.500 Verkehrstoten in Deutschland soll drastisch sinken. Dabei werden, sollte sich die Technik wie propagiert durchsetzen, die Konsequenzen gravierend sein. Aus unserer Sicht zahlt pilotiertes Fahren ganz gezielt mit seinen Vorteilen in diese Megatrends ein. Wollen wir uns vielleicht mal einen kleinen Crashkurs gönnen, damit wir dann Äpfel und Birnen nicht in einen Topf werfen? Was macht das hochautomatisierte Fahren möglich? Das Fahrzeug ist mit Sensoren, Laserscanner und Kameras ausgestattet und kann seine Umgebung erkennen. Diese Augen des Fahrzeugs orientieren sich zum Beispiel an anderen Fahrzeugen, an den Straßenmarkierungen oder dem Fahrbahnrand, aber auch an den Verkehrszeichen. Die Rechenleistung des Computers ist so stark, dass daraus blitzschnell Situationen auf der Straße interpretiert werden können. Fahren kann dadurch sicherer werden. Was genau sind die Unterschiede, wo sind die Grenzen fließend, das erfahren wir jetzt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen klassifiziert das autonome Fahren in 5 Stufen. Es beginnt mit Level 0, das von einem alles allein steuernden menschlichen Fahrer ausgeht und reicht über assistiert, teilautomatisiert und hochautomatisiert bis hin zum vollautomatisierten Level 4, bei dem der Mensch das selbstständig fahrende Auto nicht mehr überwachen muss, in Grenzsituationen aber noch dazu angehalten wird, einzugreifen. Andere Länder wie die USA sprechen darüber hinaus noch von einem völlig autonomen Level 5, bei dem es nicht mal mehr ein Lenkrad gibt. Ab 2020 soll in Deutschland das Fahren im hochautomatisierten Level 3 zugelassen werden. Dabei muss der Fahrer in ausgewählten Situationen, wie etwa auf der Autobahn, das System nicht mehr selbst überwachen, wird aber gewarnt, wenn sein Eingreifen erforderlich ist. Das klingt alles toll. Die Frage, die wir uns heute aber stellen wollen, ist, wollen wir das überhaupt? Ich bin mir ganz sicher, dass wir in 5 Jahren Fahrzeuge kaufen können, die diese Funktionen schon erfüllen. Bundesverkehrsminister Dobrindt in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk. Wir sind gerade dabei, als Verkehrsministerium jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen auch so zu fassen, dass zukünftig der Computer letztlich dem Fahrer gleichgestellt wird im Fahrzeug und damit die Grundlage gelegt wird, dass auch das automatisierte Fahren im Regelbetrieb auf der Straße stattfinden kann. Dobrindt hat die digitale Zukunft des Automobilverkehrs zur Chefsache gemacht. Die deutsche Autoindustrie soll in diesem Bereich Weltspitze sein. Wobei irritiert, wie radikal damit das jahrzehntelang gepredigte Paradigma von der Freiheit des Individualverkehrs, der Freude am Fahren, verabschiedet wird. Bei einer Forsa-Umfrage der DEKRA wünschten sich 2015 lediglich 7% der gut 1000 in Deutschland Befragten ein voll autonom fahrendes Fahrzeug. Erheblich größer war dabei jedoch die Akzeptanz einzelner Assistenzsysteme. Ich weiß, dass die Zukunft der Automobilindustrie ist eine voll vernetzte und eine hochautomatisierte, eine autonome. Und da muss man einfach Vertrauen gewinnen. Die Rede ist laut Wirtschaftsministerium von rund 130.000 neuen Arbeitsplätzen in einer Branche, die allein für 20% des deutschen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich ist. Allerdings würde dadurch auch eine erhebliche Zahl an Arbeitsplätzen etwa im Transport- und Verkehrsbereich verloren gehen. Pressereferat Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Der nächste Versuch einer vertrauensfördernden Nachfrage. Schon vor 11 Tagen wandte ich mich mit nachfolgender Anfrage an Sie. Da eine Rückmeldung bisher aber leider ausblieb, versuche ich es nun ein zweites Mal. Es geht um ethische Fragen in Bezug auf selbstfahrende Autos. Und dazu würde ich gerne ein Interview mit einem Vertreter Ihres Ministeriums führen. Im Moment wird dieses Thema ja von der Automobilindustrie und dem Wirtschaftsministerium und dem Verkehrsministerium getriggert. Ich sehe sonst keinen, der das möchte. Professor Volker Lüdemann, Professur für Wirtschafts- und Wettbewerbsrecht an der Hochschule Osnabrück. Da herrscht ja Goldgräberstimmung auf dem Markt. Und Sie sagen, die Ethik steckt im Algorithmus, sprich der Teufel im Detail. Die Gesellschaft, nicht die Industrie, sollte entscheiden, mit welchen Vorgaben wir das selbstfahrende Auto ausstatten. 10 Jahre lang arbeitete Lüdemann selbst in der Autoindustrie. Aus den Gesprächen, die ich zum Beispiel mit Vertretern aus der Automobilindustrie habe, sehr verständlich aus deren Sicht, also gar nicht kritikwürdig. Die sagen, wir müssen das machen. Wenn wir da nicht mitmachen, sind wir draußen. Dann starten wir einfach mal, würde ich sagen. Okay. In der Automobilwirtschaft beginnt hier ein Krieg der Welten. Da treten ja jetzt ganz neue Player an, die unglaublich finanzstark sind. Google, Apple, Tesla. Wo man diese deutsche Ingenieurskunst, die sich ja viel auch auf die Motorenforschung, Getriebe und so weiter, das braucht man ja alles bei Elektrofahrzeugen gar nicht mehr. Das automatisierte Fahren wird, glaube ich, durch Geschäftsmodelle einfach getrieben. Wir fahren jetzt hier noch gerade rüber. Genau. Beim autonomen Fahren ist das ein Megaproblem für die Versicherung. Weil wenn sich diese Zahlen bewahrheiten würden, mit 90% weniger Unfällen, hieß das auch 90% weniger Prämieneinnahmen. Und die Kfz-Versicherung ist die größte Sparte der Versicherung. Das heißt, es würde auch die gesamte Versicherungsbranche, die ganzen kleinen Kfz-Versicherer, würde es alle hinwegraffen. Wie die Behörde mitteilte, kam Anfang Mai ein Fahrer in Florida ums Leben, als sein Fahrzeug vom Typ Modell S auf Autopilot geschaltet war. Der Mann soll demnach an einer Kreuzung in einen Sattelschlepper gerast sein. Nachricht vom 1. Juli 2016. Der Tesla-Unfall hat mich eigentlich nicht überrascht. Auf der Webseite bekundete Tesla auch sein Beileid gegenüber den Angehörigen des Unfallopfers. Derzeit wird vor allem der Eindruck erweckt, dass automatisierte Fahren sei ausschließlich vorteilhaft, weil es den Menschen als Fehlerquelle weitgehend ausschließt und 90% der Unfälle auf menschliches Versagen zurückgehen. Lüdemann ist kein Gegner der neuen Technik. Er glaubt auch, dass die neuen Systeme richtig eingesetzt den Straßenverkehr insgesamt sicherer machen können. Das Unternehmen sei schockiert. Handle es sich doch auch um den ersten tödlichen Unfall während der Nutzung des Autopiloten. An die Stelle des menschlichen Versagens wird bei automatisierten oder autonomen Fahrzeugen künftig technisches Versagen treten. Ein Versagen der Sensoren, der Kommunikationstechnik, Softwarefehler, denn keine Software ist fehlerfrei, Fehler der Infrastruktur, Hackerzugriffe und vieles mehr. Gleichzeitig betonte Tesla, dass sich der Selbstfahrmodus noch in der Testphase befinde. Und das ist die eigentliche Kritik an diesem Unfall. Denn es kann nicht sein, dass der Fahrer das Testkaninchen für Tesla ist. Pressereferat. Am 10. und 21. Juni schickte ich Ihnen nachfolgende Bitte, um ein Interview ohne eine Antwort oder Rückmeldung zu erhalten. Ethische Fragen in Bezug auf selbstfahrende Autos betreffend. Nicht nur das Bundesverkehrsministerium, auch die Automobilindustrie lässt sich nur ungern tiefer in die Karten schauen. Audi ermöglicht immerhin... Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe überhaupt kein Auto in Berlin. Erst einmal einen Einblick in den aktuellen Stand der Serientechnik seiner Limousinen. Und jetzt können Sie im Prinzip das Glas schon lösen? Was kann ich lösen? Richtung A9. Auf dem Beifahrersitz Entwicklungsingenieur Jürgen Wolter. Weil wenn Sie jetzt nämlich hier das ACC einschalten, das mache ich Ihnen nochmal schnell. ACC ist der Abstandhalter? Genau, der Abstandstempomat. Ja. Und wenn Sie dann den Hebel da unten noch einmal zu sich ziehen quasi. Ja, hier zu mir ziehen. Jetzt, genau. Ja. Und jetzt können Sie losfahren, jetzt ist grün. Ah ja. Das ganze vernetzte Fahren ist ein Riesendatenthema. Deutschen Autohersteller könnten das Schicksal erleiden wie Nokia. Man wird halt eine Hardware-Plattform und das, was an Apps und so drauf ist, das wird hinter die Kaufentscheidung begründen. Thema Datenschutz. Schon heute weiß das Auto praktisch alles über seinen Fahrer. Im Rahmen der Beweisaufnahme komplexer gerichtlicher Verkehrsverfahren wird quasi nebenbei immer wieder deutlich, wie viele Daten die Hersteller jetzt schon über das Fahrverhalten ihrer Kunden sammeln. Das Gas lösen, also jetzt kann das Auto schon selbstständig fahren. Grundsätzlich lenken müssen Sie selber, aber... Ich muss jetzt nicht auf die Bremse treten, oder was? Ja, was genau jetzt? Also das sind so Grenzsituationen. Heute sind schon mehr als 80 Sensoren im normalen Mittelklasse-Auto verbaut. Sie wissen um den Standort und bei eingeschaltetem Navigationsgerät auch um das Ziel. Messen die Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur, welche Sitze mit welchem Gewicht belegt sind, welche Gurte angelegt sind, während etwa ein Müdigkeitswarner, der das Blinzeln der Augen kontrolliert, unablässig biometrische Daten erhebt. Dabei sammeln sich an die 25 GB Daten pro Fahrzeug in der Stunde. Was jetzt müssen ich Sie jetzt? Wieder reaktivieren über Hebel. Jetzt gebe ich Gas. Oder genau. Genau. Der untere Hebel ist es, der obere ist die Lichthupe. Okay. Aber ja. Das ist klar, das erschlägt einen erstmal. Es ist ja auch in jedem Fahrzeug dann wieder unterschiedlich. Beim autonomen Fahren, was häufig vergessen wird, wird natürlich der Innenraum auch absolut überwacht, damit eventuell auch dort nochmal entweder schädigende Aktionen verhindert werden können, durch randalierende, betrunkene Insassen oder dass man den Fahrer doch versucht, wieder ans Lenkrad zu bringen. Bei einem einfachen, hochautomatisierten Fahrzeug sollen es an die 300 GB sein pro Stunde. Und bei dieser unglaublichen Zahl an Daten, die notwendig sein wird, um nicht nur das Auto zu führen, die Insassen zu überwachen, sondern auch natürlich noch Standardsituationen mit anderen Autos über die Cloud abzuklären, damit die Autos voneinander lernen, damit Unfallsituationen weitergegeben werden können, von künstlicher Intelligenz ganz zu schweigen. Das basiert alles auf reinen, personenbezogenen, hochkritischen Daten, wozu zum Beispiel auch Gesundheitsdaten natürlich in enormem Ausmaß gehören. Genau. Sie müssen mir sagen, wenn ich was machen muss. Ich schreite ein. Ich hänge ja auch an meiner eigenen Gesundheit. Und diese gewaltigen Datenmengen, und das ist ein zweites Problem, können nicht mehr alle im Auto verarbeitet werden. Und damit wandern die in die Cloud, die datenschutzrechtlich ohnehin als vermintes Gebiet gilt. Schon heute verfügt ein neues Mittelklasse-Auto über eine Verbindung zum Internet. Vom 31. März 2018 an wird eine solche über den sogenannten E-Call für Emergency Call bzw. Notruf bei Neuwagen europaweit gesetzlich vorgeschrieben sein. E-Call ist ein Notrufsystem, das sich bei einem Unfall automatisch aktiviert, um alle Daten an eine Rettungsstelle weiterzuleiten. Das dient durchaus der Sicherheit. Dieses gesetzliche Notrufsystem, das datenschutzrechtlich als schlafendes System ausgelegt ist, also nur im Unfall funkt das, kann ersetzt werden durch private E-Call-Systeme der Autohersteller. Und die rufen zum Beispiel, das ist so heute gang und gäbe, die rufen nicht die 110 an, sondern das Auto, das verunfallte Auto, ruft bei Bosch an. Bosch hostet das zum Beispiel für BMW. Und dann entscheidet BMW über welcher Rettungswagen kommt, welcher Abschleppwagen kommt, in welche Werkstatt wird geschleppt und so weiter und so weiter. Für die Smart Services genannten physischen und digitalen kommerziellen Dienstleistungen prognostiziert die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers bis 2020 ein Umsatzvolumen von 115 Milliarden Euro. Deshalb sind Fahrzeugverkehrsdaten und Fahrerdaten, das sind der Rohstoff der Zukunft. Genau, und wenn Sie jetzt quasi die Hände vom Lenkrad nehmen, ist es okay, dann kommt irgendwann die Meldung, dass Sie wieder übernehmen sollen. Und das ist dieser Punkt, wo wir vorhin gesagt haben, das sind die Hinweise, ja? Das heißt, wieso kam jetzt die Meldung? Weil das System gemerkt hat, dass sie die Hände am Lenkrad nicht haben. Und das ist im Prinzip nicht Systemziel. Also sprich, der Fahrer soll die Hände am Lenkrad behalten. Er soll nur unterstützt werden. Lassen Sie ihn ruhig. Lassen Sie ihn. Ja. Merken Sie ihn. Und wenn am Heimcomputer auf einer Seite im Internet plötzlich Werbung zu einem Produkt auftaucht, über das man sich kurz zuvor informiert hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass den Insassen eines autonomen Fahrzeugs jeweils exakt personenbezogene Botschaften und Konsumgüter angeboten werden, von denen sie vielleicht noch nicht einmal geträumt haben. Navigationssysteme können dann unsere Ziele und Wege nach kommerziellen Kriterien optimieren. Wer den Datenzugriff hat, macht das Geschäft. Alle anderen können sich nur noch drumherum gruppieren. Und das ist ja der Grund, das ist ja der wirkliche Grund, warum Google da reingeht. Die wollen die Daten haben und die geben die dann auch nicht mehr raus. Genau, jetzt aktivieren Sie wieder, weil da fehlt uns dann die Seitensicht an der Stelle. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass wir hier in Deutschland da gut aufgestellt sind in puncto Datenschutz für so eine neue Masse an Daten? Nein, sind wir nicht, sagt Lüdemann als wissenschaftlicher Leiter des Niedersächsischen Datenschutzzentrums. Datenschutz ist in Deutschland vor allem Ländersache. Die Personalausstattung reicht seiner Meinung nach hinten und vorne nicht. Die Bundesbeauftragte für Datenschutz hat gerade gesagt, Telekommunikationsunternehmen müssen alle 300 Jahre mit einer Kontrolle rechnen. Das verstehe ich nicht unter Aufsicht. Das ist also eine Feigenblattaktion. Datenschutzaufsicht ist in Deutschland eine Feigenblattaktion. Das ist ja schon ein bisschen spooky, oder? Ja. Wenn Sie mal auf die linke Spur, wenn es passt, drüber fahren. Das kann ich jetzt mit Blinken. Also genau, das müssen Sie noch manuell machen. Durch Blinken anzeigen. Und deshalb bin ich sehr zurückhaltend, wenn ich das höre, insbesondere vom Bundesverkehrsminister, der dann sagt, jetzt machen wir erstmal jetzt nicht diese ganzen Bedenkenträger, jetzt gehen wir da erstmal rein und dann schauen wir. Nein, wenn das erstmal läuft, können wir nicht mehr schauen. Das sollte vor passieren. Sehr geehrter Herr Klare, Ihrem Wunsch nach einem Interview an den genannten Terminen können wir leider nicht entsprechen. Dafür bitten wir um Verständnis. Ihre Interviewanfrage prüfen wir selbstverständlich gerne weiter. Mit freundlichen Grüßen, Referat Presse, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Genau, jetzt wieder reaktivieren. Und Sie können auch gerne ein bisschen schneller fahren, wenn Sie wollen mal. Wir haben hier eine Wortmeldung. Bitte kurz halten. Wieder auf dem Forum des Verkehrssicherheitsrates in Berlin. Ja, mein Name ist Ansgar Klein vom Bundesverband Freier Kfz-Händler. Ich möchte gerne über den kriminellen Charakter reden und in dem Zusammenhang auch über Sicherheit und Manipulationssicherheit. Meine kritische Frage an die Autohersteller: Ihr könnt noch nicht mal für einen manipulationssicheren Tacho sorgen. Wie sollen wir dann daran glauben, dass diese Tötungsmaschinen oder wie man immer sie auch nennt, nicht in falsche Hände geraten und nicht auch manipuliert werden, entweder vom egoistisch sportlichen Fahrer zur gefährlichen Waffe werden oder auch von anderen kriminellen Elementen? Auf dem Podium mag keiner der anwesenden Vertreter der Automobilindustrie auf diese Frage antworten. Aber niemand sollte Chris Velasek unterschätzen. Er ist einer der besten Hacker in den USA. Und jetzt hat er einen großen Coup gelandet, der die Autoindustrie schockt. Sommer 2015. Ein Bericht der Tagesschau. Thema Sicherheit. Gemeinsam mit seinem Partner Charlie Miller hat er sich über Mobilfunk in die Bordelektronik eines fahrenden Autos eingewählt. Der Jeep ist meilenweit entfernt. Beim Testfahrer dröhnt auf einmal das Radio in voller Lautstärke. Die beiden Hacker erscheinen im Display. Dann übernehmen sie die volle Kontrolle über das Auto. Aus dem vernetzten Auto wird ein gehacktes Auto. Das Gaspedal gehorcht nicht mehr, gibt der Testfahrer durch. Das haben wir abgestellt. Ich kann nicht mehr beschleunigen. Der Tacho sagt 40 Meilen, aber ich bin viel langsamer. Fotos vom Laptop klauen, das ist Kinderkram. Aber wenn du in der Lage bist, Autos anzugreifen, die Bremsen abzuschalten, dann ist das wirklich gefährlich. Eine Horrorvision nicht nur in den USA. Die deutsche Autoindustrie träumt von einer Zukunft, bei der der Fahrer nur noch eine Nebenrolle spielt. Aus der Sicht des IT-Experten birgt das aber auch große Risiken. Ich kann im Verborgenen agieren, ich kann aus dem Internet agieren und kann letztendlich auch ein System kapern und ja in letzter Konsequenz auch als Waffe einsetzen. Lässt sich ein Autopilot vor Manipulationen schützen? Also wenn ich mir den jetzigen Stand der Softwareentwicklung angucke, gerade bei seinem Computer oder Smartphone, würde ich sagen, eindeutiges Nein. Weil es ist ja nicht mal möglich, einen ganz normalen Desktop-PC sicher zu machen. Professor Daniel Göring vom Dahlem Center for Machine Learning and Robotics der Freien Universität Berlin. Wenn das Fahrzeug hochautonom wäre, wäre das komplexer als der Rechner, den ich jetzt habe, oder mindestens genauso komplex. Da kann ich jetzt auch zwei Leute ransetzen und sagen, mach mir mein Betriebssystem fehlerfrei. Das wird nicht gelingen. Die absolute Fehlerfreiheit gibt's nicht. Das habe ich schon damals im Grundstudium gelernt, in meinem ersten Semester. Die im Zweifelsfall lebensentscheidende Software eines Autopiloten lässt sich weder hundertprozentig sichern, noch etwa mit einer Art Algorithmen-TÜV verlässlich überprüfen. Das klingt ja nach der Denke vielleicht vor 50 Jahren, wo man da geguckt hat, okay, geht das Bremslicht oder nicht, aber das ist halt bei Software ist halt hochkomplex. Und vor allen Dingen muss man ja auch betrachten, was ist, wenn es ein Update gibt. Es gibt vielleicht einen kleinen Fehler in dem System. Man sieht ja, die Betriebssysteme von heute, die werden alle, jede Woche kommen da irgendwie 15 Updates rein. Und die müssen ja auch wieder geprüft werden. Göring forscht seit Jahren mit anderen Wissenschaftlern zum autonomen Fahren. Bereits seit 2011 erproben sie ihr hochautomatisiertes Fahrzeug regelmäßig in der Berliner Innenstadt. Bestimmte Algorithmen, zum Beispiel testen wir gerade Schwarmverhalten mit Fahrzeugen. Das heißt, wir schauen, wie andere Fahrzeuge fahren und passen da unser Verhalten an. Und dann fahren wir komplett autonom in diesem Verkehr und schauen, was sind die Vor- und Nachteile davon. Dabei am Steuer jeweils noch ein zum Eingriff bereiter Sicherheitsfahrer. Denn von den für das System hin und wieder noch zu komplexen städtischen Herausforderungen einmal abgesehen, kommt ein nach Straßenverkehrsordnung programmiertes Auto immer wieder auch in Schwierigkeiten, gerade weil es sich an die Vorgaben hält. Wenn man immer nur ganz, ganz strikt nach der Vorschrift fährt, wenn wir zum Beispiel in der Stadt genau Strich 50 fahren, dann wird man aus dem Verkehrshindernis. Und dann passiert einfach Folgendes, die Hinterherfahrenden überholen einen und scheren dann auch oft sehr eng wieder ein. Das Fahrzeug muss dann noch weiter runterbremsen, weil natürlich der Sicherheitsabstand dann nicht mehr der Vorschrift entspricht. Dann fährt man vielleicht noch 45 und dann hat man so eine Kette, aus der man nicht mehr rauskommt. Das ist also, es ist nicht ganz einfach, quasi genau nach StVO zu fahren. So, was habe ich zu tun? Ganz normal fahren wir zur Autobahn. Bis zur Autobahn ist es ein ganz normales Auto. Motor läuft? Am Rand der A9, Umstieg vom Serienfahrzeug mit all seinen Assistenzsystemen in ein nahezu hochautomatisiertes Forschungsfahrzeug, dessen Möglichkeiten auf der Autobahn an das für Deutschland höchste Level 4 heranreichen. Sie sehen jetzt quasi im Kombi-Instrument, dass der Autopilot in 0,1 Kilometer verfügbar sein wird. Das ist jetzt akustisch und visuell auch bei Ihnen melden. Klaus Verwein, Leiter der Vorentwicklung automatisierte Fahrfunktionen von Audi, sitzt auf der Rückbank. Dazu noch ein zusätzlicher Ingenieur auf dem Beifahrersitz. Wir haben oben eine Anzeige in der LED-Leiste, dass es blau leuchtet. Das heißt, der Autopilot ist verfügbar. Wenn Sie jetzt die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken am Lenkrad, wunderbar. Schon im kommenden Jahr will Audi eine Limousine auf den Markt bringen, die im Autobahnstau bis zu Tempo 60 selbstständig fahren kann. Wunderbar. Das Lenkrad fährt von Ihnen weg und das Auto übernimmt die Fahrfunktion. Jetzt haben Sie auch eine Anzeige, dass der Autopilot aktiv ist und hier im Mittendisplay nochmal eine Anzeige, wie lange er noch aktiv sein wird. Und wenn auch ein Manöver ausgeführt wird, sehen Sie das hier auch. Ganz schön unheimlich. Ja, und jetzt dürfen Sie ganz entspannt Füße und Hände vom Lenkrad und den Pedalen nehmen. Wenn Sie möchten, vielleicht stellen Sie sich den Sitz ein bisschen. Sie sitzen recht weit vorne. Also wovon reden wir eigentlich hier? Automatisiertes Fahren und Ethik. Wann kommt denn die Ethik eigentlich ins Spiel? Wollen wir, dass Computerprogramme irgendwann mal in der Lage sind, über menschliche Leben eine Entscheidung treffen zu müssen? Eine, wenn nicht die, entscheidende Frage. Das ist ein Thema, das sehr, sehr ins Persönliche geht, sehr emotional anspricht, auch skandalfähig ist. Und das kann jederzeit passieren. Also hier werden Tabus gebrochen. Professor Erik Hilgendorf, Ordinarius für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Universität Würzburg. Und Organisator der Würzburger Tagung für Technikrecht zum Thema Notfallalgorithmen. Hilgendorf bemüht sich um eine Annäherung zwischen den Geboten des Rechts und den Möglichkeiten und Herausforderungen der Technik. Das macht er jetzt alles selber, ne? Also ich muss wirklich nichts machen. Sie müssen wirklich überhaupt nichts machen. Sie sitzt da so entspannt, da kann ich nicht. Also das System ist wirklich so ausgelegt, dass es die komplette Autobahnfahrt für Sie übernimmt. Das Auto kennt Ihre Route, das weiß, wo Sie hinwollen. Es kann Ihnen deshalb auch berechnen, wie lange der Autopilot in der Lage sein wird, das Fahrzeug zu führen. Das sind jetzt 24 Minuten, die Sie, wenn das demnächst gesetzlich möglich ist, jetzt sich überlegen können, wie Sie diese Zeit nutzen möchten. Vielleicht um entspannt Musik zu hören oder um ein Telefonat zu führen. Das sind einfach die Möglichkeiten, die Sie dann zukünftig mit Ihrer Zeit haben. Das Fahrzeug hält sich natürlich an Geschwindigkeitsbegrenzungen, also ein Autopilot fährt nie schneller als erlaubt ist und das Fahrzeug wechselt auch eigenständig die Spur und fährt dann eben mal auf der mittleren, rechten, linken Fahrbahn, je nachdem wo gerade frei ist. Also ich freue mich sehr, jetzt hier das vorstellen zu dürfen. Wir werden natürlich von den Medien auch getrieben und gedrängt und dann gibt es immer diese Horrorszenarien und man fährt eine Klippe hinunter und die Felsen stürzen ab. Am Rednerpult Michael Mayer, Referent für automatisiertes Fahren von Bosch. Rat und Hilfe suchend wendet er sich an eine Reihe von Professoren, vorwiegend Juristen. Mit im Raum Vertreter aller großen deutschen Automobilhersteller, verschiedener Ministerien, der Versicherungsbranche und eine große allgemeine Verunsicherung. Es geht im Kern um Kollisionsvermeidung im Straßenverkehr in der Weise, dass ein Fahrzeug sich einem Unfallszenario nähert. Da müssen wir uns erstmal darüber verständigen, was denn da die Ziele sein sollen. Michael Decker, Professor für Technikfolgenabschätzung in Karlsruhe. Denn da stehen mehrere Ziele nebeneinander, die man zumindest mit guten Gründen vertreten kann. Sie sehen hier, es erzeugt Aufmerksamkeit bei den Vorbeifahrenden. Daumen hoch. Auf der A9. Der Fahrer eines überholenden PKWs reagiert positiv auf das hochautomatisierte Testfahrzeug. Vergessen Sie niemals, Sie sitzen in einer Kampfmaschine, Sie sitzen in einer Tötungsmaschine. Seien Sie sich dessen bewusst. Potenziell sind alle in Tötungsgefahr, Tötungsrisiko. Ich habe jetzt die Wahl, 2 zu töten, 1 zu töten. Ja, kleiner Lenkimpuls wäre machbar. Aber so richtig darf ich nicht quantifizieren. Jetzt wäre ich unsicher und jetzt übergebe ich. Ja. Ein Fallbeispiel, eines von vielen. Immer wieder die Frage, wer soll, wer darf, wer muss im Zweifelsfall in Gefahr gebracht, geschädigt oder gar getötet werden. Ich würde mich jetzt persönlich als Techniker für einen von beiden entscheiden. Frage für mich wäre nur rechts oder links, das wäre noch offen. Dass Sie einen Unfall, der sich jetzt eben abzeichnet, aus physikalischen Gründen nicht mehr verhindern können. Decker fasst zusammen. Sie sind mit einem Auto unterwegs, es wiegt eine Tonne. Sie haben nur noch einen sehr kurzen Bremsweg und haben aber durch Ihre Technik an Bord die Möglichkeit, den Ausgang des Unfalls durch eine sehr schnelle Lenkmanöver noch zu verändern. Ein menschlicher Fahrer könnte nicht mehr ausweichen, würde die Leute überfahren. Der Wagen hat starke Sensoren, einen starken Bordrechner, eine gut funktionierende Technik. Nun springt ein Kind auf die Straße. Sie können entweder das Kind überfahren, weil es sich nicht vermeiden lässt physikalisch. Sie können in den Gegenverkehr steuern, wo ihnen aber auch gerade ein Auto entgegenkommt. Und sie können in die parkenden Autos am rechten Rand der Fahrbahn steuern und damit möglicherweise das Kind schützen, den Gegenverkehr schützen, in dem ja auch ein Fahrer sitzt, und stattdessen nur sich selbst gefährden, wenn sie eben das parkende Auto, in dem niemand sitzt, entsprechend ansteuern. Ist das akzeptabel? Hat das Wohl der Insassen in jedem Fall Vorrang? Ist das zulässig? Wie genau sollen die Algorithmen für diesen Fall? Ist das rechtlich in Ordnung? Und die Algorithmen für alle anderen derartigen Fälle programmiert werden? Die Frage ist, welche Entscheidung wollen wir Maschinen letztendlich überlassen? Da muss man zunächst mal sagen, was wäre denn hier der Mensch? Und beim Mensch würden wir sagen, okay, das ist das größte Pech, was einem passieren kann. Und egal, wo Sie das Steuer hinreißen, ob Sie es rumreißen oder ob Sie es nicht rumreißen, wird der Richter sagen, Sie konnten nichts machen, Sie waren nicht zu schnell. Großes Pech, ein Unglück ist passiert. Und bei einem Bordcomputer? Eine Maschine? Und bei der Maschine ist es so, dass wir jetzt eben in irgendeiner Form uns vorher einigen müssten, welcher dieser Unfallausgänge eben attraktiv sind. Und es gibt unterschiedliche moralische Positionen, die man da haben kann. Eine ganz klassische und gesellschaftlich akzeptierte ist, Kinder sind zu schützen. Also könnte man sagen, das Kind überfahren wir auf keinen Fall. Das andere Statement? Das andere Statement könnte sein, das Fahrerassistenzsystem in dem Auto wurde von dem Besitzer des Autos gekauft und bezahlt. Das heißt, das Fahrerassistenzsystem sollte so entscheiden, dass der Mensch im Auto am besten geschützt wird. Und da müsste man sagen, das wäre in dem Falle wahrscheinlich dann der Ausgang, dass man das Kind überfährt. Weil in dem Moment wird am wenigsten Impuls auf das eigene Auto von außen übertragen und der Mensch im Fahrzeug wäre am besten geschützt. Ja, es ist erstaunlich, wie schnell man tatsächlich Vertrauen aufbaut und sich auch daran gewöhnt, dass man gefahren wird, oder? Und noch ein anderes Argument? Ein anderes Argument ist wieder gesellschaftlich betrachtet. Jedes Jahr haben wir unsere Statistik über Unfallzahlen und Verletzte und Tote im Verkehrssektor. Und wir haben abgestimmt, einen Konsens darüber, dass es möglichst wenige sein sollen. Das heißt, das System würde jetzt anfangen, Personen zu zählen. Der Wagen steht vor der Entscheidung, 3 zu töten oder einen. Und daraufhin erscheint auf dem Display des Hightech-Fahrzeugs die Botschaft: Danke für alles, mach's gut. Und der Wagen wird gesprengt. Ja, die Asche regnet auf die Unfallopfer herab. Hier ist auch nur ein Mensch ums Leben gekommen. Der Mensch, von dem die Gefahr ausgegangen ist. Und das ist vielleicht dann immer noch besser, als einen Unschuldigen am Straßenrand zu töten oder gar die 3 Unfallopfer auf der Straße zu töten. Würde vielleicht sogar noch abwägen zwischen tot und verletzt, falls das möglich wäre. Und dann würde immer der eine Karosserie um sich hat, als Geschützter angenommen, als das Kind, was im Moment ja gar keinen Schutz hat. Das System würde die Knautschzonen berechnen und vergleichen, sodass die Personenschäden möglichst gering ausfallen. Es würde auf der moralischen Seite bedeuten, dass alle Käufer von sehr guten Karosserien sehr häufig in einen Unfall verwickelt werden würden, weil sie immer diejenigen wären, die in einem solchen Ausfallprozess dann herangezogen werden würden. Alternativen sind also gegeben. Und das vor dem Hintergrund, dass durch das autonome Fahren in der Summe tatsächlich die Zahl der Verkehrsopfer reduziert werden könnte. Es ist sehr faszinierend, auf jeden Fall, hier drin zu sitzen. Doch welche ist die richtige? Diese Fragen treiben auch die Politiker um. Man hört dort seitens hochrangiger Ministeriumsvertreter häufig 2 Botschaften. Erstens, die Probleme sind alle gelöst, es gibt keinen Diskussionsbedarf. Und B, wir wollen nicht drüber sprechen, das ist gefährlich. Ja. Warum ist das gefährlich? Es hat wohl damit zu tun, dass man so das Gefühl hat, hier entscheiden Maschinen über Menschenleben. Für mich gibt es 2 Grundsätze, die ein Algorithmus erstmal beherrschen muss. Die Standardantwort von Bundesverkehrsminister Dobrindt hier gegenüber dem Hessischen Rundfunk lautet: Der eine ist, dass Dachschaden immer vor Personenschaden gehen muss. Und der zweite ist, es darf keine Unterscheidung von Personen stattfinden, keine Klassifizierung von Personen vorgenommen werden. Also keine Bevorzugung etwa von Kindern gegenüber Senioren. Dieses Auto fährt jetzt mit einer Sondergenehmigung oder wie stehen wir da gerade da? Genau, wir fahren das Auto mit einem Erprobungsparagrafen. Der ist in ganz Deutschland gültig und das ist auch schon seit langem so möglich, dass eben neue Technologien von den Herstellern erprobt werden können, wenn geschultes Personal im Fahrzeug ist, was jederzeit in der Lage ist, das System auch wieder zu übernehmen. Pressereferat. Noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass es mit einem Interview klappen könnte. Hier schon mal die mir wichtigsten Fragen. Bundesverkehrsminister Dobrindt sagt, dass bei Unfällen im Kontext des hochautomatisierten Fahrens Sachschaden vor Personenschaden gehen soll und dass es in Bezug auf mögliche Opfer keine Klassifizierungen geben soll. Was ist mit Quantifizierung potenzieller Opfer? Bei denen das Auto etwa gezielt auf eine einzelne Person am Straßenrand gelenkt wird, um mehrere andere Menschen auf der Fahrbahn zu retten. Ein Aspekt, der von Fachleuten heiß diskutiert, in allen Stellungnahmen des Ministeriums aber verschwiegen wird. Könnte es diesbezüglich zu Abwägungen kommen? Mit freundlichen Grüßen, Jörn Klare. Allein bei dieser Fragestellung sehen da sehr viele Ingenieure auch gerade rot, weil sie dann sagen, mein Gott, so eine Debatte wieder typisch deutsch, dass das alles wieder so fürchterlich dramatisiert wird. Lasst uns doch erst mal machen. Diese schwierige Frage, ein Mensch läuft auf die Straße. Die Grundsatzfrage an den Leiter Vorentwicklung automatisierte Fahrfunktionen, Klaus Verwein. Ja, wir arbeiten so konkret in dem Bereich noch nicht. Auch seine Antwort ausweichend. Ich glaube einmal, dass wir bis dahin noch einiges an Zeit haben und dass es dazu auch eine gesellschaftliche Diskussion braucht. Also diese Fragen haben wir natürlich im Kopf. Der Berliner Professor Daniel Göring kann da frei von Konzerninteressen um einiges offener sprechen. Wir haben oft schon uns mit den Fragen beschäftigt. Wenn ein Unfall nicht mehr vermeidbar ist, wie soll das Fahrzeug reagieren? Es wäre sicherlich möglich, einen Vergleich zu machen, also wo mehr Schaden entsteht sozusagen, und das zu quantifizieren und dann eine Entscheidung zu treffen. Also sicherlich. Es gibt Verfahren, die zum Beispiel Gesichter erkennen oder sogar Körperteile, Arme und sowas. Die funktionieren aber noch nicht 99,99% sicher, sondern da gibt es immer noch Fehlklassifikationen. Noch ist es nicht so weit. Doch dass diese Fragen mit fortschreitender Intelligenz der Systeme, was die Erfassung angeht, relevant werden, ist uns bewusst. Aber wir selbst entwickeln jetzt noch nicht Algorithmen in diese Richtung. Göring scheint froh darum. Da ist ja gar kein Konsens. Wenn ich in dem Auto sitze, möchte ich natürlich vielleicht was ganz anderes als die Gesellschaft. Deswegen sind es Sachen, die kann man algorithmisch sicherlich programmieren, aber wie sie programmiert werden sollen, darüber müsste dann auch quasi die Politik oder die Gesellschaft erstmal sich einig werden, was möchten wir. Wenn ich jetzt ins Lenkrad greifen würde, hätte ich das Kommando wieder, oder? Also Sie steuern, wenn Sie das Gas, die Bremse oder die Lenkung betätigen, sofort das Auto wieder selbst. Es ist jederzeit möglich für Sie, das Fahrgeschehen wieder zu übernehmen. Aber nach ganz herrschendem Dogma in der deutschen Strafrechtswissenschaft sind Menschenleben nicht gegeneinander abwägbar. Jan Jörden, Professor für internationales Strafrecht und Rechtsphilosophie in Frankfurt an der Oder, erläutert die Grundlagen. Und zwar weder hinsichtlich Qualität, zum Beispiel ist ein Familienvater nicht mehr wert als eine alleinstehende Person, noch hinsichtlich Quantität, weshalb etwa 100 Personen auch nicht mehr wert sind als eine Person. Man kann die letztere Überzeugung auch gewissermaßen mathematisch reformulieren. Wenn ein Menschenleben unendlich viel wert ist, sind 5 Menschenleben 5-mal unendlich viel wert, was eben auch nur unendlich ergibt und nicht etwa mehr. Das Gelbe gilt für 100 Menschenleben und so weiter. Alles das ist jedenfalls grundsätzlich von der Menschenwürde verboten. Die Würde des Menschen ist unantastbar, lautet der erste Absatz des ersten Artikels im deutschen Grundgesetz. Und weiter. Sie zu achten und sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Eine Änderung oder Modifizierung dieses Artikels, der im Jahr 1949 gerade auch hinsichtlich der schrecklichen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus formuliert wurde, ist im Grunde nicht möglich. Er garantiert schützende Grundrechte und Rechtsansprüche. Das Leben eines Menschen darf nicht, für welchen Zweck auch immer, von einer anderen Person geopfert werden. Das ist relativ einleuchtend, wenn Sie sich mal denken, Sie haben 5 Leute, die brauchen dringend ein lebenswichtiges Organ, die auf der Warteliste stehen, aber da kommt kein Organ, das für sie geeignet ist. Und nun gibt es einen Menschen, der, wenn man ihn tötet, diese 5 Organe liefern könnte. Dann könnte man also, indem man einen Menschen tötet, 5 andere retten. Es liegt auf der Hand, dass man das nicht darf. Ja. Zuletzt wurde diese Problematik 2006 umfassend diskutiert. Als es darum ging, ob ein entführtes Flugzeug mit unschuldigen Passagieren abgeschossen werden darf, um zu verhindern, dass es quasi als Waffe in einem Terroranschlag mit noch viel mehr möglichen Opfern eingesetzt wird. Und das hat dann dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht es verboten hat, dass ein Gesetz geschaffen wird, wonach man dieses Flugzeug, das von Luftpiraten gekapert ist, vor dem Auftreffen etwa in einer Großstadt mit sehr vielen Toten abschießen darf. Unter dem geltenden Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es in dem Urteil, ist eine gesetzliche Ermächtigung schlechterdings unvorstellbar, unschuldige Menschen, die sich in einer für sie hoffnungslosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Da kommt man ja in Teufels Küche, wenn man da anfängt, überhaupt Bewertungen des Lebens vorzunehmen. Jürdens Meinung? Eindeutig. Meines Erachtens ist das mit unserem deutschen Strafrecht nicht vereinbar. Es sei denn, man fängt an, wirklich an den Fundamenten Änderungen vorzunehmen. Gleichwohl beobachtet er unter juristischen Kollegen die Bereitschaft, dieses Prinzip aufzuweichen, wenn es um die ethischen Herausforderungen beim autonomen oder hochautomatisierten Fahren geht. Und das ist eben auch die Gefahr, die da drin steckt, wenn wir an einzelnen Stellen jetzt hier plötzlich eine Abwägung zulassen, auch von Menschenleben. Dann würde man auch in anderen Bereichen in die Gefahr kommen, solche Abwägungsentscheidungen für richtig zu halten. Die Sorge vor einem Dammbruch. Und dann kommt man eben auf diese slippery slope, wie es so schön heißt, also auf die schiefe Bahn, die einen möglicherweise immer weiter dahin trägt, dass man dann schließlich doch denkt, als sei man im Krieg. Denn im Krieg herrscht Utilitarismus. Die philosophische Schule des Utilitarismus, vom lateinischen utilitas für Nutzen, wurde von dem englischen Philosophen Jeremy Bentham und in der Nachfolge von seinem Landsmann John Stuart Mill Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Sie erkennt ideale Werte nur an, wenn sie dem Einzelnen und vor allem der Gesellschaft nutzen. Gut ist, was das größte Glück der größten Zahl fördert. Und wenn es dabei in der Gesamtabrechnung zu einem positiven Ergebnis für die Gesellschaft kommt, dürfen die Bedürfnisse und auch Rechte einzelner Individuen vernachlässigt oder gar geopfert werden. Auch in anderen sensiblen Bereichen, insbesondere im Gesundheitssystem, wird in Deutschland immer wieder über die Einführung utilitaristischer Prinzipien diskutiert. Etwa Kostengrenzen bei seltenen und teuren Krankheiten oder schlichtweg auch bei älteren Patienten, bei denen in der Summe weniger Lebensjahre zu erhalten oder zu retten wären als bei jüngeren Patienten. Ich halte das für abenteuerlich. Man muss allerdings einräumen, dass wahrscheinlich im angloamerikanischen Rechtsraum keine großen Schwierigkeiten gesehen werden, weil da gilt das Prinzip im weitesten Sinne des Utilitarismus. Also man soll die Handlung vornehmen, die die nützlichere ist. Und da würde immer gesagt werden, naja, wenn man 5 Menschen retten kann, warum soll man dann nicht einen Menschen zu Tode bringen? Grundsätzlich problematisch ist dabei, dass sich die eher quantifizierende utilitaristische Rechtsethik wesentlich besser mit den quantitativen Entscheidungsmustern technischer Informationssysteme verträgt. Sie lassen sich schlichtweg leichter programmieren. Die Programmierer könnten so faktisch darüber entscheiden, welchen Prinzipien das Recht folgt. Etwas prononciert ausgedrückt, aus einer Herrschaft des Rechts würde eine Herrschaft des Algorithmus. Dann bestimmen die Regeln der Informatik die Regeln der angewandten Ethik. Je autonomer die Maschinen, desto maschineller die Moral. Abschied vom Faktor Mensch. Der als größter Arbeitgeber in Deutschland politisch sehr mächtige Verband der Automobilindustrie schließt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen schon mal aus, dass die Hersteller einen Einblick in die entscheidenden Quellcodes gewähren. Was letztlich bedeutet, dass die Kontrolle über die Programmierung der Notfall- oder Todesalgorithmen, wie sie bisweilen auch genannt werden, ganz allein in den Händen einer Industrie liegt, die im Abgasskandal bewiesen hat, dass sie sich nicht scheut, Algorithmen gesetzeswidrig zu manipulieren. Da traditionell die technische Entwicklung den auf sie bezogenen rechtsethischen Fragen vorauseilt, könnte es geschehen, dass schon mit den im Autopiloten einprogrammierten Algorithmen darüber entschieden wird, welchen Regeln demnächst in Notlagen zu folgen sein wird. Jürdens Auffassung nach begeht der Programmierer einer Software, die beispielsweise ein Fahrzeug, um mehreren Menschen auf der Straße auszuweichen, auf einen Bürgersteig steuert, wo dann ein Unschuldiger zu Tode kommt, nach geltendem Recht eine vorsätzliche Tötung. Und das heißt, wir haben ein ernstliches rechtliches Problem da. Und Da muss man mal abwarten, wie man da dran vorbeikommt. Aber es wird sicherlich Versuche geben, daran vorbeizukommen. Denn dafür ist die ganze Sache natürlich schon zu groß geworden und auch zu teuer insgesamt. Da ist schon so viel Geld reingesteckt worden. Aber vielleicht läuft das dann ähnlich wie mit dem Datenschutz in Internetfragen. Da ist, plötzlich hat man hinterher gemerkt, jetzt haben wir aber vielleicht den Datenschutz doch vernachlässigt. Aber hier geht es immerhin um Lebensschutz. Es geht nicht nur um Daten, die geschützt werden. Und das finde ich dann schon noch brisanter. Das Auto hat, weil wir jetzt gerade sehr langsam hinter diesem Fahrzeug mit Anhänger fahren, hat einen Fahrstreifenwechsel geplant, aber dann doch gemessen. Verweyen erläutert noch einmal stolz die durchaus beeindruckenden technischen Leistungen. Dann doch gemessen, dass das Auto, was von hinten kommt, sehr schnell ist, auch nicht verlangsamt, also sich offenbar nicht kooperativ verhält und auch nicht die Spur nach links wechselt und uns irgendwie Platz macht und hat deswegen den Fahrstreifenwechsel, also den Blinker, der kurz gesetzt war, wieder zurückgenommen und ist im Fahrstreifen geblieben. Ist auch eindeutig wieder in die Fahrstreifenmitte zurückgefahren, um dem von hinten Kommenden auch sicher zu signalisieren, hey, ich habe dich gesehen und ich habe meinen Fahrstreifenwechsel abgebrochen und bleibe hier im Fahrstreifen. Sehr geehrtes Team der Presseabteilung des BMVI, ein letztes Mal wende ich mich noch einmal mit meiner Anfrage an Sie. Das erhoffte Interview betreffend, das sich um die ethischen Fragestellungen bei der Einführung des autonomen Fahrens drehen soll. Was ist mit den Quantifizierungen potenzieller Opfer, gerade auch hinsichtlich der mit dem autonomen Fahren erhofften drastischen Reduzierung der Verkehrstoten? Könnte es diesbezüglich zu Abwägungen kommen? Wie sollen oder könnten diese Abwägungen aussehen? Sind Maßnahmen zur Überprüfung solcher Notfallalgorithmen geplant? Und wenn ja, welche? Wann und wie sollen diese umgesetzt werden? Betrifft dies auch Software-Updates? Geht das Bundesverkehrsministerium davon aus, dass diese Algorithmen erstens sicher und zweitens überprüfbar programmiert werden können und dass sich diese Programmierung vor Manipulationen der Hersteller, der Fahrzeughalter sowie krimineller Kräfte schützen lassen? Gibt es eine Vorstellung, wie die Infrastruktur der Verkehrswege in der BRD für das autonome Fahren verändert werden soll? Was würde eine solche Veränderung kosten? Aus welchen Mitteln soll das finanziert werden? Wie sollen überhaupt die durch das autonome Fahren in den Fahrzeugen entstehenden Datenmengen vor Missbrauch geschützt werden? Mit freundlichen Grüßen, Jörn Klare. Durch den Wettbewerb fühlt sich die Automobilindustrie getrieben, wettbewerbsmäßig mitzuhalten und dabei, oder guckt sie auf das, was dem Menschen gut tut, auf das, was unser Leben als Menschen verbessert? Sehr geehrter Herr Klare, vielen Dank für Ihre erneute Anfrage. Leider können wir Ihnen kein Interview ermöglichen. Wir bitten diesbezüglich um Verständnis. Gerne übermitteln wir Ihnen jedoch folgende Sachinformationen. Wir setzen eine Ethikkommission ein, die sich mit all den Themen, die einen beschäftigen, wenn Algorithmen auf einmal entscheiden und nicht mehr das menschliche Denken und Empfinden. Das ist wahrscheinlich aber auch eine Daueraufgabe. Da werden nicht alle Fragen schon von Beginn an klar gelöst sein. Sie sehen jetzt in der Anzeige, 7 Minuten wird das System noch fahren. Das heißt, Sie können jetzt sozusagen Ihre fahrfreie Zeit darauf noch planen. Und ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben. Ich kann mal einfach mal spaßeshalber einen Film starten auf dem Display, damit Sie mal ein bisschen den Eindruck bekommen. Das tut er jetzt gerade nicht. Also, Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Damit Sie mal einen Eindruck dafür bekommen, wie sich das anfühlt, wenn Sie jetzt tatsächlich sich auf eine Nebentätigkeit da konzentrieren können. Und dann wird auch nochmal plausibel, warum wir dieses Display dort direkt in der Mitte mit angeordnet haben. Weil Sie solche Informationen wie, das Auto macht jetzt einen Fahrstreifenwechsel und das weiß, was es tut, die bekommen Sie dann in Ihrem Sichtbereich eingespielt und haben dadurch, das ist unsere Idee, eben ein sehr gutes, komfortables Gefühl dafür, was das Auto gerade plant und tut, und können mit einem hohen Vertrauen sich letztendlich hier auf das Gucken von dem Film in dem Fall jetzt konzentrieren. Das ist natürlich demokratietheoretisch schon eine ganz schwierige Sache. Volker Lüdemann. Ethische Fragen in der Exekutive zu klären, beim BMVI? Dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das BMVI setzt die Kommission zusammen. Das BMVI bestimmt damit natürlich auch die Richtung. Vorsitzender der Ethikkommission wird, so viel ist bis jetzt zum Erstaunen vieler Fachleute bekannt, der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio. Kein Ethiker, sondern ein renommierter Jurist, der mit dem Thema autonomes Fahren bislang nicht in Erscheinung getreten ist. Für ein Interview zu diesem Thema steht er zurzeit nicht zur Verfügung. Und im Prinzip kommen wir dann wieder zu der Kernfrage: automatisiertes Fahren, autonomes Fahren. Wir müssen uns dieser Frage stellen, denn der Computer muss ja programmiert werden. Menschen müssen das entscheiden. Und das kann nicht eine Kommission beim BMVI tun. Das muss die Gesellschaft, also das Parlament tun. Oder wir müssen die amerikanische Ethik übernehmen, die amerikanischen Wertvorstellungen. Jetzt dürfen Sie schon mit beiden Händen ans Lenkrad greifen, ganz normal. Demnächst rechts abfahren. Übernahme erfolgreich. Ah ja. Und jetzt gebe ich auch wieder selber Gas. Jetzt, ne? Geben Sie selber Gas. Jetzt bin ich wieder der Fahrer. Absolut. Ah ja. Zu 100%. Zu 100, gut. Sie dürfen sogar den Blinker setzen gleich. Ich muss wieder arbeiten. Genau. Jetzt rechts abfahren. Demnächst rechts abfahren. Dieser Übergang ist spannend, ne? Oder das ist irritierend. Was? Ich bin jetzt die ganze Zeit, jetzt muss ich ja selber Gas geben. Dann darf ich Ihnen auch herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich schon mal verabschieden. Das Schlusswort. Und Schlusswort heißt, danach kommt nichts mehr. Wenn der ökonomische Druck da ist, dann ist es häufig schwierig, da ethische und rechtliche Argumente dagegen zu setzen. Der Autobahnpilot wird in 15 Sekunden deaktiviert. Bitte fahren Sie wieder selbst. Abschied vom Faktor Mensch über selbstfahrende Autos und die Moral der Algorithmen. Ein Feature von Jörn Klare. Es sprachen Christine König, Günther Harder und der Autor. Ton und Technik Kai Schliekelmann und Corinna Kammerer. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2016. Mehr Material zu unserem heutigen Feature finden Sie im Internet unter www.ardradiofeature.de, unter anderem den Download zum Nachhören und das Manuskript. Thank you. 24 Uhr. Nordwestradio. Nachrichten aus dem Nordwesten, Deutschland und der Welt.